Und die Söhne Issachars waren Tola, Pua, Jasub und Simron, zusammen 4. Und die Söhne Tolas, Ussi, Rephaja, Jeriel, Jahemai, Jibsam und Samuel, Häupter ihrer Familien in Tola, kriegstüchtige Männer nach ihren Geschlechtern. Ihre Anzahl betrug zur Zeit Davids 22.600. Die Söhne Ussis waren Jesraja, die Söhne Jesrajas, Michael, Obadja, Joel, Jesja, insgesamt 5 Familienhäupter. Und zu ihnen gehörten nach ihren Geschlechtern, ihren Familien, Kriegerscharen, 36.000 Mann, denn sie hatten viele Weiber und Kinder. Und ihre Stammesgenossen, sämtliche Geschlechter Issachars, waren kriegstüchtige Männer, im Ganzen belief sich ihr Geschlechtsregister auf 87.000. Die Söhne Benjamins waren, Bela, Becher, Jediael, zusammen 3. Und die Söhne Belas, Ezbon, Ussi, Ussiel, Jerimot und Iri, zusammen 5, Familienhäupter, kriegstüchtige Männer, und ihr Geschlechtsregister belief sich 22.034. Die Söhne Bechers waren, Semira, Jos, Elisa, Eljonai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot und Alemet, diese alle sind Söhne Bechers. Und ihr Geschlechtsregister nach ihren Geschlechtern, ihren Familienhäuptern, kriegstüchtigen Männern, belief sich auf 20.200. Die Söhne Jediaels waren, Bilhan, und die Söhne Bilhans, Jös, Benjamin, Igut, Kenana, Setan, Tarsis und Ahisaha. Diese alle sind Söhne Jediaels, Familienhäupter, kriegstüchtige Leute, 17.200 zum Kampfe gerüstete Männer. Und Suppim und Huppim waren Söhne Ayares, Husim aber die Söhne eines anderen. Die Söhne Naphtalis waren, Jazil, Guni, Jeser und Salum, die Nachkommen Bilhas. Die Söhne Manasses waren, Asriel, welchen sein aramäisches Kebsweib gebar. Sie gebar Maschir, den Vater Gileads. Und Maschir nahm für Huppim und Suppim ein Weib und seine Schwester hieß Macha. Der zweite hieß Zelophat und Zelophat hatte Töchter. Und Macha, das Weib Maschirs, gebar einen Sohn, den nannte sie Peres. Sein Sohn aber hieß Seres, und dessen Söhne waren Ulam und Rekem. Und die Söhne Ulams waren, Bedan. Das sind die Söhne Gileads, des Sohnes Maschirs, des Sohnes Manasses. Seine Schwester Hamolechet aber gebar Ishod, Abisa und Mahila. Und die Söhne Semidas waren, Ajan, Sechem, Liki und Anjam. Die Söhne Ephraims waren, Sutela, dessen Sohn war Beret, dessen Sohn Tahat, dessen Sohn Eliada, dessen Sohn Tahat, dessen Sohn Sabbat, dessen Sohn Sutela und Eser und Eliad, und die Männer von Gad, die im Lande geboren waren, töteten sie, weil sie hinabgezogen waren, um ihnen ihr Vieh zu rauben. Da trauerte ihr Stammvater Ephraim lange Zeit, und seine Brüder kamen, ihn zu trösten. Und er wohnte seinem Weibe bei, da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Den nannte er Beria, weil es geschehen war, während Unglück in seinem Hause herrschte. Seine Tochter aber war Sera, die erbaute das untere und das obere Bethhoron und Ussen-Sera. Dessen Sohn war Repha und Resef, dessen Sohn Tela, dessen Sohn Tahan, dessen Sohn Ledan, dessen Sohn Amihaude, dessen Sohn Elisama, dessen Sohn Nun, dessen Sohn Josua. Und ihr Erbbesitz und ihre Wohnsitze waren, Bethel mit den zugehörigen Ortschaften, nach Osten zu Naran, nach Westen zu Geser mit den zugehörigen Ortschaften, ferner Sichem mit den zugehörigen Ortschaften bis Aya mit den zugehörigen Ortschaften. Und in den Händen der Manassiten, Bethshon mit den zugehörigen Ortschaften, Tanach mit den zugehörigen Ortschaften, Megiddo mit den zugehörigen Ortschaften, Dor mit den zugehörigen Ortschaften. In diesen wohnten die Söhne Josefs, des Sohnes Israels. Die Söhne Assas waren, Chimna, Chiswa und Beria und ihre Schwester Sera. Und die Söhne Berias, Heber und Malchil, das ist der Vater Bersajets. Heber aber erzeugte Jaflet, Sema, Hotam und ihre Schwester Sua. Die Söhne Jaflets waren Pasach, Bimehal und Aswat, das waren die Söhne Jaflets. Und die Söhne Semas, Ahi, Roga, Hubba und Aram. Und die Söhne seines Bruders Helem waren Zofa, Chimna, Seles und Amal. Die Söhne Zophas waren, Sua, Hanefer, Sual, Beri, Jimra, Bezer, Hot, Sama, Silsa, Jitran und Bera. Und die Söhne Jeters. Jefune, Pispa und Ara. Und die Söhne Ulas, Ara, Haniel und Rizia. Diese alle waren Söhne Assas, Häupter der Familien, auserwählte kriegstüchtige Männer, Häupter unter den Fürsten. Und die Anzahl der aus ihnen für den Kriegsdienst aufgezeichneten betrug 26.000 Mann.